Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 983, an Schiller. Hier, mein Bester, das Opus, haben Sie die Güte, es aufmerksam durchzulesen, am Rande etwas zu notieren und mir dann Ihre Meinung zu sagen. Darauf will ich es noch einmal durchgehen, die Notata berichtigen, einige Lücken ausfüllen, vielleicht einige zynische Stellen mildern, und so mag es abfahren. Ihnen und Ihren Nächsten das vorzulesen, war meine Hoffnung, die nun auch vereitelt ist. Was machen die Kleinen? Den 24. Januar 1805 geht.